Erster im vierten Jahr von König Joachim, was gleichzeitig das erste Jahr von König Nebukadrezar in Babel war, erhielt Jeremia eine Botschaft für das Volk Juda. Zweiter der Prophet Jeremia verkündete diese Nachricht allen Menschen in Juda und den Bewohnern von Jerusalem. Dritter, seit dem 13. Jahr von König Josia habe ich 23 Jahre lang immer wieder zu euch gesprochen, aber ihr habt nie zugehört. Vierter, obwohl der Herr ständig seine Diener, die Propheten, zu euch gesandt hat, wolltet ihr weder hören noch aufmerksam sein. Fünfter, die Propheten sagten euch, dass ihr euer böses Verhalten ändern sollt, damit ihr für immer in dem Land bleiben könnt, das Gott euren Vorfahren gab. Sechster, ihr solltet keinen anderen Göttern folgen oder sie anbeten, damit ihr Gott nicht durch eure selbstgemachten Götzen zornig macht und Unheil über euch bringt. Siebter, doch ihr habt nicht auf mich gehört, sondern mich mit euren Taten provoziert, was schließlich zu eurem eigenen Unglück führte. Achter, deshalb sagt der Herr, der Herrscher über alles, dass er euch bestrafen wird, weil ihr seinen Worten nicht gefolgt seid. Neunter, er wird alle Völker aus dem Norden und König Nebukadrezar von Babel schicken, damit sie dieses Land und seine Nachbarn völlig zerstören. Zehnter, Gott wird dafür sorgen, dass alle Freude und jedes Licht verschwinden, so dass man weder Hochzeitsrufe noch das Geräusch von Mühlen hört. Elfter, das ganze Land wird zu einer einsamen Wüste werden, und die Völker müssen dem König von Babel 70 Jahre lang dienen. Zwölfter, wenn diese 70 Jahre vorbei sind, wird Gott den König von Babel und sein Volk für ihre Sünden bestrafen und ihr Land für immer zerstören. 13. Alles, was Jeremia über die verschiedenen Völker prophezeit hat und was in diesem Buch steht, wird Gott an jenem Land erfüllen. 14. Auch die Babylonier werden mächtigen Völkern dienen müssen, denn Gott wird sie so behandeln, wie sie andere behandelt haben. 15. Der Herr, der Gott Israels, befahl mir, einen Becher voll Wein aus seiner Hand zu nehmen und ihn allen Völkern zu geben. 16. Sie sollen daraus trinken, bis sie taumeln und den Verstand verlieren, weil Gott Krieg und Zerstörung über sie bringt. 17. Ich nahm den Becher aus der Hand des Herrn und ließ alle Völker trinken, zu denen er mich gesandt hatte. 18. Zuerst tranken Jerusalem und die Städte Judas mit ihren Königen, damit sie zerstört und verspottet werden, wie es heute noch sichtbar ist. 19. Danach folgten der Pharao von Ägypten, seine Diener, seine Beamten und sein gesamtes Volk. 20. Auch die verschiedenen Volksgruppen, die Könige von Uz und die Philisterstädte wie Aschkelon, Gaza, Ekron und der Rest von Aschdod mussten trinken. 21. Ebenso tranken die Bewohner von Edom, Moab und die Ammoniter aus dem Becher des Zorns. 22. Dazu kamen alle Könige von Tyrus und Sidon sowie die Herrscher der Gebiete, die jenseits des Meeres liegen. 23. Auch die Völker von Dedan, Tema und Bus sowie alle Menschen in den entlegenen Wüstengebieten waren betroffen. 24. Alle Könige von Arabien und die Anführer der verschiedenen Stämme, die in der Wüste wohnen, mussten ebenfalls trinken. 25. Das Gericht traf auch alle Könige von Simri, Elam und Medien ohne Ausnahme. 26. Schließlich tranken alle Könige des Nordens und alle Reiche der Welt, und zuletzt muss auch der König von Babel selbst trinken. 27. Gott sagte mir, ich solle ihnen befehlen zu trinken, bis sie betrunken sind und sich übergeben, damit sie vor dem Schwert, das er schickt, nicht mehr aufstehen können. 28. Falls sie sich weigern sollten, den Becher zu nehmen, soll ich ihnen sagen, dass der Herr befiehlt, dass sie trinken müssen. 29. Da Gott schon seine eigene Stadt bestraft, werden die anderen Völker sicher nicht ohne Strafe bleiben, denn er ruft den Krieg über die ganze Erde. 30. Jeremia soll verkünden, dass der Herr wie ein Löwe brüllt und seine Stimme laut gegen alle Bewohner der Erde erhebt. 31. Der Lärm des Gerichts wird bis ans Ende der Welt dringen, weil Gott mit allen Menschen ins Gericht geht und die Schuldigen bestraft. 32. Der Herr erklärt, dass sich ein gewaltiger Sturm vom Rand der Erde erhebt und das Unheil von einem Volk zum nächsten wandert. 33. An jenem Tag werden die Toten überall auf der Erde liegen bleiben, ohne dass jemand um sie trauert oder sie begräbt, sie werden wie Abfall auf dem Boden liegen. 34. Die Anführer des Volkes sollen laut schreien und sich im Staub wälzen, weil die Zeit ihrer Zerstörung gekommen ist und sie wie ein wertvolles Gefäß zerbrechen werden. 35. Es wird für die Mächtigen keine Fluchtmöglichkeit mehr geben, und niemand von ihnen wird dem kommenden Gericht entkommen können. 36. Man hört bereits das verzweifelte Geschrei der Hirten und Anführer, weil der Herr ihr Land und ihren Reichtum vernichtet hat. 37. Die friedlichen Weiden sind zerstört worden, da der Herr seinen großen Zorn über das Land gebracht hat. 38. Wie ein Löwe hat Gott seinen sicheren Ort verlassen, weshalb das ganze Land wegen des Krieges und seines Zorns nun völlig leer ist.